Ständig unter Strom und voller Freshness wie ein Windkraftwerk. Ich mache das alles selbst und verstehe echt sehr viel vom Filmhandwerk. Doch es gibt kein Cocaine, keine Ecstasy, kein Kiffen mehr. Ich zog los und warf all die weißen Baggies in den Schicksalsberg. Damals hätten all die Hurensöhne aus der Schule mir das niemals zugetraut. Doch ich wusste, dass ich alles ficken kann und heute lebe ich meinen Jugendtraum. Ich dachte, ich kann nur schreiben und rappen, sobald ich voll bekifft bin. Doch jetzt hör mal, wie ich rappe, Dicker, seit ich nicht mehr kiffe. Ja, Drogen führen zu Chaos und Chaos führt zu Lügen. Ja, wie andere Arten schreibe ich Texte, ich brauch gar nicht mehr zu üben. Ich hab manchmal sehr viel Geld, manchmal sind es über 10k. Doch ich bleib Gangster, heißt ich steig in die Bahn und immer noch fahr ich schwarz. Nein, ich hatte nie ne Message, arm doch Rap wie Reebok Classic. Argentinien, T-Bone Steak, nein, ich fress immer noch beim Mc's. Nom nom nom nom, bring es her, mein Flow kennt keine Gesetze. Und du sagst, du wärst Singer und Songwriter, ach komm halt deine scheiß Fresse. Mit Balken vorm Gesicht siehst du Herr Kuchen in der Bild. Ich fresse deutsche Rapper, ich hab zu viele vertilgt. Ich habe keine Ahnung, was du Hurensohn von mir willst. Ich will, dass du dich hier verpisst, as soon as possible. Verpiss dich von meinem Spielfeld. Verpiss dich einfach, sonst bekommst du ASAP'n Stich. Danke. Ich liebe Bier und Jäger, beantwortet dir das deine Frage. Jedes Wochenend wird dir mehr gebrochen als meine Nase. Ihr wollt mir eine reinhauen, deine Homes suchen Streit. Doch es ist wie als würde ich wichsen, guck ich komme allein. Fans vor dein Foto als wär ich ein Star, aber nein, du bist ein Hurensohn mit Zertifikat. Bitte geh mal jetzt weg, laber irgendwen anders, bitte, bitte, bitte voll. Aber nerv mich nicht, Mann, du fragst mich, warum steigt dir die Scheiße nicht zu Kopf. Naja, ich weiß halt, wo ich hin will und ich weiß, woher ich komm. Und nein, ich will kein Feed, dafür bin ich zu dope. Ich denk mir, eieieiei, Digga, was ist das für'n Flow? Ich fiste dein Borderline-Porno-Häschen mit Todi. Bereue es und verfolg sie mit Motorsäge von Obi. Ich komm auf deine Blaulichtbar, die breche dir die Rippen und danach deine kleinen süßen Lauchbeine. Ich fresse deutsche Rapper, diese Bastarde zum Frühstück, denn es ist der Kuchen unten so und ich bin die Hauptspeise. Ich steh in der Kabine, rappe wieder wie ein Gott und ficke mit einem deutschen Rapper in die Kaulaste. Halt deine Fresse, geh zur Seite, denn ich antworte dir nicht und nutze keine Antwort. Ist auch eine Hurensohn. Mit Balken vorm Gesicht siehst du Herr Kuchen in der Bild. Ich fresse deutsche Rapper, ich hab zu viele vertippt. Ich habe keine Ahnung, was du Hurensohn von mir willst. Ich will, dass du dich hier verpisst, as soon as possible. Verpiss dich von meinem Spielfeld. Verpiss dich einfach, sonst bekommst du ASAP'n Stich. Danke. Und jetzt entspannen wir uns alle wieder. Wir atmen ein und aus und kommen wieder runter. Du Hurensohn!